Kleinere Spuren deuten darauf hin, dass Reptilien, Sauropsiden, auf der Bildfläche erschienen. Sie waren anfangs klein und echsenähnlich, aber da sie amniotische Eier legten, deren Flüssigkeitshülle an Land der Austrocknung widerstand, begann mit ihnen die Herrschaft der Reptilien. Darunter schließlich so vielgestaltige Tiere wie Dinosaurier, Krokodile, Schildkröten und später die Vögel. In diesen warmen, feuchten Wäldern der Äquatorregion begann also vieles von dem, was uns zuerst einfällt, wenn wir an Tiere denken. Die ersten tropischen Wälder sorgten für eine vollkommene Umgestaltung der Erdoberfläche. Sie lieferten Nährstoffe, Unterschlupf, stabile Böden und Atmosphärenbedingungen für vor Leben sprühende terrestrische Ökosysteme, in denen Insekten und verschiedene andere Tiere an unterschiedlichen Stellen der Nahrungsketten lebten und unterschiedliche Anpassungen ausprobierten. In dieser neuartigen Umwelt entstanden alle wichtigen Gruppen landlebender Tiere, die wir heute kennen, und einige von ihnen haben sich in den Fußabdrücken von Birmingham verewigt. Tropische Wälder waren also an Land die ersten komplexen Ökosysteme und hatten dauerhafte Auswirkungen auf Atmosphäre und Klima. Sie nahmen als neue, größere Photosynthesefabriken beträchtliche CO2-Mengen auf und unterstützten sowohl mit ihren leistungsfähigen Wurzelsystemen als auch durch die Verdunstung aus größeren Blättern die Wasserkreisläufe zwischen Atmosphäre und Boden. Damit machten sie sich für das Leben auf der Erde unentbehrlich. Letztlich entwickelten sie eine ganz neue Weltordnung, in der von nun an auch an Land eine große Lebensvielfalt herrschte. Tropische Wälder waren entscheidend für die Entstehung einer Luft, die neue landlebende Organismen atmen konnten, und für das Klima, in dem diese Organismen lebten. Wie wir in Kapitel 12 genauer erfahren werden, sind sie bis heute von entscheidender Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der verschiedensten Systeme. Daran sollten wir vielleicht öfter denken, wenn sie heute so schnell von unserem Planeten verschwinden. Aber das heißt nicht, dass sie unverändert geblieben wären. In Wirklichkeit hatte ihre Evolution gerade erst begonnen. Die 3D-Scan-Aufnahmen der Sandsteinplatten von Birmingham zeigen viel mehr als nur Fußabdrücke. Sie machen deutlich, welche Regentropfen in den feuchten Kohlewäldern der Karbonzeit fielen, zeigen aber auch, welche Risse im Schlamm sich in den Trockenzeiten bildeten, die in den Flussniederungen vor rund 300 Millionen Jahren immer häufiger vorkamen. Jetzt konnten die tropischen Wälder nur noch überleben, wenn sie sich veränderten, und das Gleiche galt auch für die anderen Lebewesen, die in ihnen zu Hause waren. Und sie veränderten sich, beeinflussten und erlebten einige besonders dramatische Phasen der Erdgeschichte, die noch bevorstanden.